what? Or die. Die Hardcore-Punk-Sendung auf Radio Z. Hallo, hier ist DIY or Die auf der 95,8 Radio Z mit der November-Ausgabe. Hallihallo. Hallo. Und wir sind tatsächlich dieses Mal nochmal live im Studio. Und das war gerade der Song Day In, Day Out von Max and the Makeups. Es hat jetzt leider gekratzt. Beim Vorhören war noch alles in Ordnung und dann legen wir los und dann ist wieder dieses alte Problem, dass hier immer einer von beiden Plattenspielern nicht so möchte, wie wir das gerne hätten. Wir schauen jetzt dann, ob wir dann vielleicht wieder nur den einen verwenden. Mhm. Es ist irgendwie immer abwechselnd, sonst war es doch der rechte, der nicht ging, oder? Hast du Systeme dabei? Ach, cool. Okay, hier wird gerade gewechselt. Sehr gut. Also, das waren, wie gesagt, Max and the Makeups mit dem Song Day In, Day Out. Das ist nicht eine Wiederveröffentlichung, sondern überhaupt eine Veröffentlichung von 4 Songs. Eine 7-Inch rausgekommen 2009 auf Puke and Vomit. Und diese Songs waren anscheinend vorher, also zumindest nicht auf Platte veröffentlicht und es sind Aufnahmen von 82. Es gibt auf demselben Label auch noch eine LP von Max and the Makeups, die ist heute bei mir angekommen, die bringe ich vielleicht beim nächsten Mal mit. Es sind auf jeden Fall alles so tolle, new wavige, punkige Songs und mal schauen. Die erste Neuvorstellung für heute, die ich dabei habe, ist ein Tape, das ich physisch auch noch nicht in den Händen habe. Es ist gerade unterwegs zu mir, aber ich wollte nicht bis zur nächsten Sendung warten. Und zwar geht's um die Band Rolltreppe aus Wien und dieses Tape habe ich in den letzten Wochen fast jeden Tag gehört, weil es so toll ist und es gibt 9-mal treibenden Post-Punk mit meist deutschen Texten, 2 Songs sind auf Englisch, es gibt ab und zu dezent eingestreute Sci-Fi-Sounds wie zum Beispiel bei Mischmaschine und auch 2-mal Saxophon-Einlagen, die hören wir heute aber nicht. Und weil mir die Auswahl aber sehr schwer gefallen ist, ich konnte mich nicht entscheiden, welche Lieder ich für euch spielen möchte, spielen wir einfach 2 und zwar zuerst Mischmaschine und dann No Money / Car Song, ein sehr guter Let's Go Away Song. Und die Songs hören sich so an. Rolltreppe. We'll be right back. Let it crash and pass the light. Hier ist DIY or Die auf der 95,8 und es war eine Rolltreppe mit dem Song No Money / Car Song und davor der Song Mischmaschine von ihrem Tape, das man zum Beispiel auch bei Bandcamp komplett findet und anhören kann und das ist sehr empfehlenswert. So wie auch die nächste 7-Inch. Als nächstes habe ich Urania aus Chiapas, Mexiko mit dabei, deren erste EP heißt Brujas, Colas e Inventadas und ist dieses Jahr bei Iron Lung Records erschienen. 6-mal Gloomy, Raw, Hardcore, Punk plus ein Coversong von Vulpes, der ersten spanischen All-Female-Punk-Band aus den 80ern. Und weil die Songs sehr kurz sind, gibt's auch hier zwei. Zuerst hören wir Mi Generación von Urania. Das waren Urania mit dem Song Mi Generación. Und jetzt gibt's noch die Coverversion Me Gusta Ser Una Sora von Las Vulpes, was wiederum ein Cover von I Wanna Be Your Dog von den Stooges ist. Allerdings mit einem ungeschriebenen Text. Also ein Cover vom Cover von Urania. Urania. Let's go. Das war Urania mit dem Song Me Gusta Ser Una Sora und davor der Song Mi Generación. Und die nächste 7-Inch ist auch auf Iron Lung Records erschienen dieses Jahr. Ich habe die aktuelle 7-Inch von Alien Nose Job aus Australien mit dabei. Alien Nose Job ist ein Solo-Projekt mit recht unterschiedlichem Output. Die 7-Inch, die ich heute dabei habe, heißt HC45 und ja, genau so klingt es auch. Und so gibt's jetzt 1:30 aufgedrehten Hardcore-Punk. Der Song heißt I Still Call This Punk Scene My Home. Alien Nose Job. Das war Alien Nose Job mit dem Song I Still Call This Punk Scene My Home aus Australien. Und ansonsten gibt es, wie gesagt, von Alien Nose Job diverse Veröffentlichungen. Also sowohl mengenmäßig als auch vom Style her. Irgendwo zwischen garagigem Pop-Punk und aufgekratzten Synth-Kram und Hardcore-Punk. Jo. Die nächste Platte ist zwar dieses Jahr erschienen. Die Aufnahmen sind allerdings schon von 2018. Ich habe die All Safe and Dead LP von Walking Corpses aus Berlin dabei. Erschienen auf Static Age Musik und Fuck Yoga. Und es gibt 7-mal schwerfälligen, gequälten, noisigen Punk. Und wir hören den Song Let's Trade Dogs. Das waren Walking Corpses mit dem Song Let's Trade Dogs. Ja, und was ich vorhin noch sagen wollte, ich bin mir nicht sicher, ob es so arg auffällt, aber falls es zwischendurch ein bisschen gedämpft und genuschelt klingt, dann weil mit Maske. Aber ich glaube, es geht einigermaßen. Und jetzt habe ich noch eine letzte 7-Inch für heute mit dabei und es gibt einen zeitlichen Bruch. Meine letzte Platte für heute ist die Veröffentlichung einer Peel Session von 1993 und zwar ist auf Wake Absolute Records die Peel Session der Londoner Riot Girl Band Skinned Teen erschienen. So ein bisschen zwischen Frumpies und Huggy Bear. Manchmal mit Flöte und Glockenspiel gibt's auch. Es sind 4 Songs und eine davon ist eine Person von dieser Band ist Layla Gibbon. Die hat hier mitgespielt und die spielt aktuell zum Beispiel bei GSP Girls. Die habe ich, ich glaube letztes Jahr hier mal vorgestellt. Ich habe aber inzwischen jegliches Zeitgefühl verloren. Deswegen, keine Ahnung. Dieses Jahr war es nicht, aber vielleicht war es auch vor 2 Jahren. Genau. Und wir hören jetzt von Skinned Teen den Song Nancy Drew von ihrer Peel Session von 93. Und ansonsten kann man den Rest von denen auch mal auschecken. Skinned Teen. Nancy Drew, I got a crush on you. Hey Nancy! Hallo, das waren gerade Skint Teen mit den Songs Pillowcase Kisser und Nancy Drew von der Peel Session 7 Inch. Hier ist immer noch DIY or Die, die Punk-Hardcore-Radiosendung auf Radio Z. Wir haben Plätze getauscht und ich habe auch einige Schallplatten-Wiederveröffentlichungen dabei. Ich starte mit einer Platte, die ich vor einigen Jahren hier schon mal vorgestellt habe, meine ich. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, ich habe die Reissue vor ein paar Jahren vorgestellt. Und diese Reissue wurde jetzt wieder gereissued auf einem anderen Label, aber ganz langsam von vorne ist, die Rede ist von einer Londoner Anarcho-Punk-Band namens Vex, nicht zu verwechseln mit der Hardcore-Punk-Band Vex mit Doppel-X, einer Band, die vor einigen Jahren auch hier auf Tour war. Es handelt sich um Vex mit einem X, eine Anarcho-Punk-Band aus London, die 1984 ihre selbstbetitelte EP veröffentlicht hat, auf Fight Back Records. Und ich habe vorhin schon erwähnt, dass es vor einigen Jahren wiederveröffentlicht wurde auf Sacred Bones. Und jetzt gibt es eine neue Wiederveröffentlichung auf dem deutschen Label Bomb All Records. Vex waren eine Band, die nicht so wirklich klassischen Anarcho-Punk gemacht hat, sondern schon auch sehr in dem ganzen Goth-Punk düster Post-Punk Feld unterwegs war. Ein bisschen vergleichbar mit Bands wie UK Decay. Sehr cool. Ich wünschte, die hätten mehr veröffentlicht. Der Song, den ich ausgesucht habe, heißt Sanctuary und ist gleich der erste Song auf der Platte. Ihr hört Vex von 1984 aus London. Jetzt wieder veröffentlicht auf Bomb All Records. Viel Spaß. Thank you. Das waren Vex aus London mit dem Song Sanctuary von ihrer 1984 erschienenen Sanctuary EP, die jetzt wieder veröffentlicht wurde auf Bomb All Records. Sehr guter Anarcho-Punk. Holt euch das Teil, wenn ihr es noch nicht habt. Es geht weiter mit einer Wiederveröffentlichung auf Bomb All Records. Und es geht um eine Band aus der Nähe von Manchester, die eine 7-Inch veröffentlicht hat, damals auf Ride City im Jahre 1983. Es handelt sich um die Band Ultra Violent. Die EP heißt Crime for Revenge. Dieses UK-82-mäßige Hardcore Ding wurde jetzt im Original-Artwork wieder veröffentlicht. Übrigens auch vor vielleicht 5-6 Jahren auch schon mal auf Static Shock. Also es ist auch quasi eine Wiederveröffentlichung einer Wiederveröffentlichung. Wo kommen wir jetzt dahin? Auf jeden Fall. Lange Rede, kurzer Sinn. Es sind 3 Songs drauf. Ziemlich hartes Zeug. Und bevor ich da jetzt lange beschreibe, hören wir einfach rein. Der Song heißt, wie die EP auch heißt, Crime for Revenge, Ultra Violent, 1983, UK Hardcore. Get in there! Das waren Ultra Violent mit dem Song Crime for Revenge, im Original erschienen 1983 auf Riot City und jetzt wieder veröffentlicht auf Bomb All Records. Es geht weiter mit einer Jubiläumswiederveröffentlichung, eine der wichtigsten Hardcore-Punk-Platten aller Zeiten, um mal wieder im Superlativen zu sprechen, das hat diese Platte aber auch verdient, feiert ihren 40-jährigen Geburtstag im Jahre 2020. 1980 ist das Früh-Hardcore-Meilenstein-Meisterwerk Group Sex von den Circle Jerks aus Los Angeles erschienen. Diese Platte hat damals Hardcore mehr oder weniger, würde ich so sagen, definiert. Weniger die Attitude und sondern mehr denn die Geschwindigkeit, die Kompromisslosigkeit, die Einminutenhaftigkeit der Songs. Ein Meilenstein dieses Sounds war die Group Sex. Die war sie verfügbar über Frontier Records, wo sie auch 1980 erschienen ist. Jetzt gibt's aber in den USA ein neues Label namens Trust Records und es ist die erste Veröffentlichung. Diese Circle Jerks Group Sex in einer Jubiläumsedition mit 4 Demo-Songs, also es sind keine neuen unbekannten Songs, aber 4 Songs von der Group Sex in Demo-Versionen, einem Beiheft mit Liner Notes, Fotos, Stories und. Ich habe das Teil noch nicht. Ich habe jetzt meine alte Group 6 dabei. Ich überlege mir aber ernsthaft, das zu kaufen, weil das wohl schon ein recht hübsches Beiheft ist mit sehr coolen Fotos und da ja auch Circle Jerks, zumindest die frühen Circle Jerks Sachen, mit zu meinen Lieblingssachen angeht, was Ami-Punk betrifft. Soll ich das schon vielleicht mir zulegen? Was ich noch zu Trust Records sagen möchte, ich habe kürzlich im Internet darüber gelesen, dass Trust Records noch mehr Wiederveröffentlichungen plant. Die wollen jede Menge alte, legendäre US-Hardcore-Sachen wieder veröffentlichen, darunter auch viele alte BYO-Records-Platten, also BYO-Records, das Label um die LA-Punk-Band Youth Brigade. Unter anderem ist angekündigt die Don't Be Mistaken von Aggression, The Crew von Seven Seconds und scheinbar noch vieles mehr. Darauf freue ich mich sehr, dass alte, legendäre US-Hardcore-Punk-Platten wieder zugänglich sind und ebenso auch die Circle Jerks Group 6 in einer Special Edition. Wir hören ich habe drei Songs dieses legendären Punk-Meilensteins. Ich starte drei Songs hintereinander. Die Songs sind kurz, schnell und flott. Simple but aggressive, so hat es eine der Circle Jerks Bandmitglieder im American Hardcore Film gesagt, um den Sound zu beschreiben. Ich denke, das trifft es gut. Wir starten mit Back Against the Wall, danach hört ihr Wasted und dann Behind the Door. Dreimal schneller US Geburtsstunden Hardcore. Circle Jerks, let's go. Man, that ain't nothing at all. So you can Wow. Dreimal US-Hardcore-Geschichte. Das waren die Circle Jerks aus Los Angeles mit Behind the Door, Wasted und Back Against the Wall von der Group 6 LP oder 12 Inch, wie auch immer ihr das da nennen wollt. Im Original erschienen 1980 und jetzt in einer Special Edition auf Trust Records wieder veröffentlicht mit Demo-Songs und mit einem Beiheft, mit Interviews, Fotos, Liner Notes und so weiter. Cool. Ich habe noch eine Wiederveröffentlichung dabei, einer dänischen Anarcho-Punk 7-Inch, die jetzt kürzlich auf Adult Crash wiederveröffentlicht wurde. Im Original ist die 1984 erschienen. Die Rede ist von Kalaschnikow, einer Anarcho-Punk-Band aus, ich glaube, Kopenhagen, die sonst auch nichts veröffentlicht haben. Diese 7-Inch war bisher immer super rar und teuer und jetzt kriegt man es für normales Distro-Kistengeld, was ich sehr gut finde. Danke an Adult Crash für sowas. Ich habe mir zwei Songs davon ausgesucht. Wir starten mit dem Song Lederhalse, meine ich. Lederhalse, das ist der erste Song. Und genau, danach erzähle ich noch kurz was. Erstmal reinhören, Kalaschnikow von 1984 mit Lederhalse. Hallo, hier ist immer noch DIY or Die, die Punk-Hardcore-Sendung auf Radio Z. Das waren Kalaschnikow aus Kopenhagen mit dem Song Lederhalse von ihrer selbstbetitelten 7-Inch, die im Original 84 erschienen ist, jetzt wieder veröffentlicht auf Adult Crash. Ich habe noch einen Song von Kalaschnikow ausgesucht, der Song, der gleich im Anschluss auf der A-Seite kommt, Schlüters Kabinett. Und dann hören wir im Anschluss ein paar Dänemark 70s, 80s Punk-Klassiker. Welche ich da ausgesucht habe, hört ihr dann im Anschluss des Blogs. Aber jetzt erst nochmal Kalaschnikow und dann hört ihr ein bisschen alten dänischen Punk. Viel Spaß mit dem Blog jetzt. This is the baddest thing. This is the baddest thing.

Entschuldigung, jetzt knarrt's kurz das Mikro, das habe ich jetzt vergessen. So, das waren gerade eben Electric Dads mit dem Song Fish in a Pool. Davor Gatecrasher mit dem Song Spectator. Davor Lost Kids mit Olle Thaler. Davor Kalaschnikow mit Schlüters Kabinett und Lederhalse. Und jetzt sind wir am Sendeende. Die nächste Sendung findet in irgendeiner Art und Weise voraussichtlich am 28. Dezember statt. Wenn ihr den Podcast nachhören wollt, wenn ihr nachlesen wollt, was wir hier so aufgelegt haben, das könnt ihr auf diyordie-radio.blogspot.de. Und ich habe jetzt noch einen letzten Song. Ach, wir haben sogar noch voll viel Zeit. Der ist gar nicht so lang, Andi. Da, genau. Und zwar, Andi hatte vor, ich weiß jetzt gerade auch nicht mehr wann, er hatte auf jeden Fall letztens zwei Sampler mit dabei, sowas von Egal, German Synthwave Underground. Und da habe ich heute den zweiten Teil mitgebracht, weil ich mir die jetzt auch geholt habe. Und da hören wir gleich eine Band aus Hamburg, und zwar die Band Plastic Tanz, die anscheinend auch nur eine 7-Inch veröffentlicht hat, wenn ich das so auf die Schnelle richtig recherchiert habe. Der Song heißt Mir geht es danke gut, ist von 81 und den hören wir jetzt zum Abschied. Das heißt, ihr könnt noch ganz kurz irgendwie so ein bisschen dranbleiben und ansonsten dann im Dezember wieder. Das war DIY or Die mit Andi und Jess und jo. Danke fürs Zuhören. Bye bye. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Plastiktanz, mir geht es danke gut. Tschüss.